Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 114 des Gabelbissen Podcast. Ja, für den Gabelbissen ist die Fastenzeit vorüber. Streng genommen ist heute einer der strengsten Fasttage überhaupt in dieser 40-tägigen Fastenzeit. Aber für uns ist er mehr oder weniger schon vorüber, denn heute möchte ich euch kein Fastengericht oder etwas vorstellen, das mit Fasten zu tun hat. Heute geht es um ein ganz, ganz typisches Ostergebäck, eine Osterspeise, die wir vor allem in der Steiermark finden. Die Rede ist von der sogenannten Pinze oder auch Osterpinze genannt. Die Osterpinze, teilweise auch Osterbrot, ist ein Gebäck aus Germteig mit einem dreifachen Einschnitt auf der Oberseite. Und dieser dreifache Einschnitt hat einen Grund, der soll nämlich Sonne und Frühling symbolisieren. Das heißt, wenn ich das einschneide, geht es beim Backen auseinander und somit steht das für Sonne und Frühling. Teilweise in manchen Haushalten, beziehungsweise sagen wir mal so in manchen Gebieten, wird in die Mitte der Pinze auch noch ein rotes Ei gegeben, ein rotes Osterei. Das hat nämlich auch einen Grund, denn ich habe erwähnt, steht er symbolisch für Frühling und Sonne. Und das rote Ei steht für Fruchtbarkeit. Und ihr wisst ja, Frühling, Frühlingsgefühle, und da ist Fruchtbarkeit durchaus etwas, was auch damit zu tun hat. Primär muss man sagen, ist die Pinze etwas mit süßem Germteig. Es gibt jedoch auch vereinzelt pikante Varianten davon, die halt nicht wirklich Zucker im Teig haben, die halt ja nicht süß sind. Was auch noch typisch ist, dass der Teig der Pinze mit sehr, sehr viel Ei gemacht wird und dass es sich um ein sogenanntes glasiertes Germteiggebäck handelt. Darunter versteht man Folgendes. Der Teigling, also unsere noch nicht gebackene Pinze, wird mit Vollei, das heißt im Grunde nichts anderes als Dotter und Eiklar verquirlt, wird mit dem eingestrichen und im Anschluss gebacken. Bei der Pinze wird das folgendermaßen gemacht. Ich habe meinen Teigling da, streiche es ein und schneide es erst nach dem Einstreichen ein. Würde ich das vorher einschneiden und dann einstreichen, hätte ich eine Pinze, die komplett goldgelb oder bräunlich ist von der Farbe her. Dadurch, dass ich das vorher mache und nachher einschneide und mehr oder weniger das auseinanderklafft, habe ich die Mitte der Pinze in ihrem typisch weißlicheren Ton und nur der Außenbereich der Pinze ist dann so schön goldgelb und so leicht braun. Der Vorgang wird übrigens auch Abglänzen genannt. Und teilweise kommt es vor, dass das Ei mit Milch oder Wasser erweitert oder sagen wir mal gestreckt wird. Das Ganze hat nicht nur optische Hintergründe, damit es eben schöner aussieht, weil, sind wir uns ehrlich, wenn das Ganze so hell wäre, wird es bei Weitem nicht so schön ausschauen, wie wenn das so schön goldgelb ist oder leicht bräunlich. Das hat auch einen anderen Grund, nämlich es dient für die längere Frische des Teigs. Durch diese Eiglasur, um es mal so nennen zu wollen, wird der Teig mehr oder weniger isoliert. Die Feuchtigkeit kann nicht so ausdringen, sprich, es bleibt einfach feuchter, es bleibt einfach saftiger, das Gebäck. Und schmeckt auf Dauer dann einfach besser. Es gibt übrigens eine Alternative dazu, das wäre die sogenannte Glanzstreiche. Die setzt generell auf eine Lösung ohne Eier. Und passiert erst nach dem Backen. Und da wird auf das noch heiße Gebäck wird eben diese Glanzstreiche dann eingestrichen. Das kann zum Beispiel nur Wasser sein, wie es bei Semmeln zum Beispiel gemacht wird. Aber es gibt auch Varianten mit Mischung Wasser und Kartoffelstärke. Das wird zum Beispiel sehr gerne bei klassischem Bauernbrot, bei Schwarzbrot verwendet. Aber auch mit einer Läuterzuckerlösung kann man das machen. Das wird zum Beispiel sehr gerne beim Lebkuchen gemacht. Ja, und eins gibt es noch zur Pinze im Allgemeinen zu sagen. In Teilen der Steiermark wird die Pinze nicht nur aus Germteig gemacht, sondern auch noch ergänzt mit Trockenfrüchten oder auch mit Anis gewürzt. Die Pinze wird gerne als Brot zum Weihfleisch am Ostersonntag gegessen. Es gibt aber auch so eine Restelverwertung, wo es so Pinzenpuffesen gemacht werden. Es wird auch gerne Scheiterhaufen draus gemacht. Oder man isst die Pinze einfach nur mit etwas Marmelade drauf, vielleicht einen guten Honig, einen Cremehonig oder einfach nur einer Butter dazu. Also die Pinze ist da, wie ihr seht, sehr, sehr vielseitig. Schauen wir uns dieses wunderbare Gebäck mal von der historischen Seite aus an. Der Ursprung ist, wie bei vielen österreichischen Spezialitäten, nicht in unserem Land direkt, sondern das Ganze geht auf Italien zurück. Um es genauer zu präzisieren, auf die Region Veneto und Friaul. Dort kannte man nämlich schon relativ früh eine sogenannte Pinza. Und die Pinza war auch ein Traditionsgebäck, wie es unsere Pinze ist. Nur haben die Italiener das eben zu Weihnachten und Neujahr gemacht. Was wir in Österreich nach wie vor nicht machen. Da haben wir andere typische Gebäckvariationen. Wie das Rezept dann eigentlich genau seinen Weg nach Österreich oder sagen wir mal in die Steiermark gefunden hat, kann man heutzutage nicht mehr so konkret sagen. Also da konnten Historiker eigentlich noch keine konkreten Hinweise finden, wie es denn nun wirklich jetzt nach Österreich kam. Man geht auf alle Fälle davon aus, dass das Ganze wohl im 19. Jahrhundert passiert sein muss. Und zwar dürfte das Rezept seinen Weg von der Stadt Görz, was damals noch Österreich war. Ihr wisst ja, vor dem Ersten Weltkrieg war Österreich ein durchaus größeres Reich, wo wir uns auch Teile von Italien etc. gehört haben. Und eben zu jener Zeit wurde es von Görz dann in die Steiermark nach Graz gebracht. Und das hat übrigens auch den Grund, dass die Osterpinze gerne in manchen Regionen der Steiermark als Görzer Pinze bezeichnet wird. Ja, und von da an war das Grundrezept bei uns und hat sich wie so oft dann mehr oder weniger den, wie soll man sagen, den Wünschen, den Bedürfnissen der Österreicher dann genauer angepasst. Die Form der uns heute bekannten Pinze ist jedoch schon viel, viel älter. Und zwar geht das auf die alten Naturvölker zurück. Die kannten nämlich ebenfalls ein Gebäck in dieser Form. Und das wurde damals zu Ehren der Frühlingsgötter gebacken. Man wollte ihnen mehr oder weniger Opfer darbringen. Und darum kommt man auch eben auf diese spezielle typische Form, denn man wollte damit die aufgehende Sonne, die wieder Wärme spendet, die Licht spendet im Frühjahr symbolisieren und so mehr oder weniger den Göttern ein Opfer bringen. Dies wurde in Österreich für die Pinze dann übernommen, diese Form. Und ja, von daher kommt es dann. Ostern war ja übrigens auch ein heidnisches Fest, so wie wir es zum Beispiel auch von Weihnachten her kennen. Das Christentum hat dann mehr oder weniger Teile der heidnischen Bräuche übernommen. Und der Begriff von Ostern geht angeblich auf die germanische Göttin Ostara zurück. Das war die Göttin des Frühlings. Streiten sich die Historiker jedoch, da es noch eine andere Theorie gibt, die es auch mit dem Germanischen zu tun hat, und zwar könnte es auch auf den Begriff Austra zurückgehen, und das bedeutet in unsere heutige Sprache übersetzt nichts anderes als Schöpfen von Wasser, und da hätten wir schon mal eine gute Verbindung zum Christentum, denn ihr wisst, in der Osternachtsmette oder Osternachtsfeier, also halt in der Messe von Karsamstag auf Ostersonntag, findet im römisch-katholischen vor allem traditionell Taufe statt. Und die Taufe ist im Endeffekt auch nichts anderes als Wasser schöpfen. Und von daher geht man aus, dass Ostern auch auf das zurückgehen könnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat übrigens die Bedeutung der Form von unserer Pinze ein bisschen eine Veränderung erlebt. Bis dahin war sie ja, wie wir wissen, Sonnensymbol. Aber nach dem Weltkrieg war es eine symbolische Bedeutung, oder stand symbolisch dafür, für das Priesterbarett. Ihr kennt das vielleicht, habt das schon mal auf Fotos gesehen oder bei Priestern, die haben durchaus eine spezielle Mütze oder Barett auf, und das erinnert doch sehr stark an die Form der Pinze. Es gab übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch andere neue Formen von Ostergebäck, die mehr oder weniger auf dem Teigrezept der Pinze basieren. Da gibt es zum Beispiel so kleine Nester, die man geflochten hatte aus dem Teig. Es gab spezielle Varianten von Striezel etc. etc. Ich habe ja erwähnt, dass bei der Pinza viel Ei verwendet wird. Nur woher kommt denn das Ganze? Das hat einen einfachen Grund. Ei war damals bei den Bauern sehr, sehr billig, weil man hatte Hühner, somit ja, hat es einem im Endeffekt nichts gekostet, außer das Futter, das man aufwenden musste. Und nach der Fastenzeit musste man einfach die, die gegen Ende entstanden sind, so rasch wie möglich aufbrauchen. Erinnert euch, ich habe erzählt, eine Zeit lang war es ja auch nicht erlaubt, Eier zu essen in der Fastenzeit. Und daraus, von daher vermutet man mehr oder weniger, dass der hohe Anteil an Ei in dem Teig kam, eben weil es billig war und man das aufbrauchen musste. Eines der ältesten österreichischen Pinzenrezepte stammt von niemandem geringeren als unserer bereits bekannten Katharina Prato. Und die hat es in einem ihrer Kochbücher eben im 19. Jahrhundert niedergeschrieben. Der Begriff Pinze, ja, das ist auch interessant, da gibt es auch zwei Varianten, wo das herkommen könnte. Und zwar könnte es aus dem, auf der einen Seite aus dem Lateinischen kommen, vom sogenannten Wort pinsere. Und das bedeutet nichts anderes als stampfen, kneten oder quetschen. Und damit könnte man sich mehr oder weniger auf den Germteig beziehen, weil der muss ja auch fest geknetet, gequetscht werden, damit das schön verarbeitet wird. Oder die andere Theorie geht aufs Italienische zurück, auf das Wort Pinza. Und es bedeutet nichts anderes als Schere oder Zange. Und da geht man davon aus, dass sich das auf die Einschnitte in der Oberseite beziehen könnte, da man das damals, so meinen die Historiker, mit einer Schere gemacht hat. Bevor wir zum Rezept der heutigen Folge kommen, möchte ich euch noch kurz ein paar Osterbräuche in der Steiermark vorstellen. Ich habe euch ja erzählt, die Pinze ist ein steirisches oder ein für die Steiermark typisches Ostergebäck und darum habe ich mir gedacht, schauen wir uns einmal ein paar Bräuche an, die in der Steiermark oder in Österreich generell so Brauch sind. Da hätten wir auf der einen Seite mal das Osterfeuer. Man klar, Osterfeuer kennt man nicht nur in der Steiermark. Diesen Brauch gibt es eigentlich in vielen Ländern Europas, aber eben in der Steiermark wie auch in anderen Alpenregionen wird der besonders stark ausgelebt, das Brauchtum des Osterfeuers. In manchen Gegenden übrigens auch werden da auch Strohpuppen mit verbrannt und die stehen symbolisch für den Apostel Judas. Ihr wisst, Judas hat Jesus verraten, so sagt man. Der wird da mehr oder weniger symbolisch verbrannt. Typisch ist, dass hohe Holztürme aufgestapelt werden. Das kann mit alten Reisig sein, mit Holzresten, die man so gesammelt hat über das Jahr etc. Und die Feuer an sich werden meist nach der Osternachtsfeier am Kasamstag entzündet. Und das Ganze hat einen sehr starken symbolischen Charakter. Und zwar soll das Ganze für die Erleuchtung nach der Auferstehung von Jesus Christus stehen. Eine kleine Bemerkung am Rande. Die Stadt Graz hatte aufgrund der Osterfeuer, was ich so bei meinen Recherchen gelesen habe, schon öfter Probleme bekommen. Denn eben durch die vielen Osterfeuer, die rund um Graz herum passieren. Und Graz, muss man sich so vorstellen, liegt in einem Talkessel drinnen. War dann eben aufgrund der Feuer die Feinstaubbelastung sehr, sehr hoch. Und dadurch musste es eine Zeit lang, so habe ich eben gelesen, stark eingedämmt werden. Ein weiterer Brauch, der nicht nur in der Steiermark sehr beliebt ist, sondern eigentlich in ganz Österreich bekannt ist, wäre das sogenannte Eierpecken. In Österreich gibt es übrigens zwei Varianten. Da haben wir auf der einen Seite die klassische Variante, das sogenannte Eiertutschen. Und da geht es mehr oder weniger Ei gegen Ei. Und da gibt es die strenge Regel, Spitze gegen Spitze und Boden gegen Boden. Das heißt, Spitze endet gegen Spitze endet zusammenklatschen und dann die Böden gegen die Böden. Und jenes Ei, das dabei heil geblieben ist, ja, der hat gewonnen oder diejenige Person hat gewonnen und die bekam dann sämtliche beschädigte Eier und durfte die dann mehr oder weniger verzehren. Bei einem One-on-One, ja, war es relativ einfach. Schwierig wurde das dann wirklich, wenn mehrere an so einem Eier oder wie jetzt, wenn mehrere an so einem Eierbeck-Ritual teilnehmen. Und eine andere Variante, die ist wirklich jetzt nur für Österreich typisch, die funktioniert mit einer Münze. Und zwar wird das Ei wo positioniert, in eine Ecke, wo auch immer. Und da muss eben derjenige, der das Ei gerne haben will, mit einer Münze nach dem Ei werfen, also genau zielen und aufs Ei schießen. Und wenn er es schafft, dass die Münze im Ei stecken bleibt, ja, dann hat er das Ei gewonnen. Hat er das nicht geschafft, hat die Münze der Besitzer des Eis bekommen. Und ein Brauchtum, der eben für die Steiermark und auch Kärnten sehr, sehr bekannt ist oder sehr gelebt wird, ist die sogenannte Fleischweihe. Und dabei handelt es sich um eine Segnung von speziellen Speisen. Und da sind in der Steiermark eben die Pinze dabei, Krähen und geselchtes und teilweise auch hartgekochte Eier, die Ostereier. Das Ganze wird meist am Gründonnerstag oder Karsamstag gesegnet. Vereinzelt auch am Ostersonntag. Also ich zum Beispiel, ich komme ursprünglich aus Niederösterreich, also bei uns wurde das eigentlich primär am Ostersonntag gemacht und teilweise auch in der Messe am Karsamstag. In der Steiermark so ist es jedoch nicht immer während einer Messe üblich. Also ganz typisch wäre das eigentlich überhaupt nicht während der Messe. Da wird das normalerweise unter freiem Himmel gemacht, bei einem Martel oder bei einem Wegkreuz oder wo auch immer. Da gibt es eine kleine Andacht und die Speisen werden von den Teilnehmern in geflochtene Körbe gegeben, mit einem schön bestickten Tuch bedeckt. Zu Beginn spricht der Pfarrer mit den Leuten ein kleines Gebet. Danach werden die Speisen abgedeckt, also das Tuch wird zurückgenommen. Das Ganze wird mit Weihwasser besprengt, also es wird gesegnet mehr oder weniger. Danach gibt es noch ein Abschlussgebet und dann löst sich das Ganze aus. Und aus diesen geweihten Speisen wird dann das sogenannte Weihfleisch zubereitet. Das ist etwas ganz, ganz Typisches für die Steiermark. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Der Krähen wird geschält und gerissen. Fleisch, Ei und Pinze, das wird ganz fein aufgeschnitten. Und danach nehme ich eine große Schüssel und schichte das immer abwechselnd in die Schüssel hinein. Sprich, eine Lage Pinze, darauf eine Lage Fleisch, darauf dann der Krähen, darauf dann das Ei, dann wieder Pinze, Fleisch, Ei. Ihr wisst ja, was ich hinaus will. Und das wird dann so lange gemacht, bis man keine Zutaten mehr hat. Ja, und danach muss das Ganze für mehrere Stunden kühl ziehen gelassen werden, weil erst dann entwickelt es ein wunderbar harmonisches Aroma, was ich mir sagen habe lassen. Außerdem nimmt das Ganze dann den Krähen die Schärfe und dadurch isst sich's auch wesentlich leichter. Traditionell wird das Ganze am Karsamstag gemacht, am Abend, über Nacht. Und was auch für das Ganze typisch ist, dass alle, die zu der Feierlichkeit kommen, das aus ein und derselben Schüssel essen. Da gibt es dann auch wieder Brauch. Jener, der sich die größte Portion mit einem Schub rausziehen kann, der bekommt Glück im Jahr und lauter so Sachen. Da gibt es auch ein paar Brauchtümer dazu. Aber das Weihfleischessen hat natürlich auch seinen Weg in die Gastronomie gefunden und da wird natürlich dann nicht kollektiv aus einem riesen Topf, aus einer riesen Schüssel gegessen. Da wird das Ganze natürlich in kleinen Portionen zubereitet. Übrigens, die Fleischweihe wird in der Steiermark so ein bisschen mit ironischem Unterton auch gerne als achtes steirisches Sakrament bezeichnet. Gut, ich würde sagen, genug der grauen Theorie. Kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Und da gibt es dann natürlich eine Osterpinze. Und für die Osterpinze, für eine, ich sage mal, größere Pinze, benötigen wir Folgendes. 500 Gramm Mehl, eine Packung Trockengerm, 3 Eier, 80 Gramm Kristallzucker, eine Packung Vanillezucker, 100 Gramm zerlassene Butter, 125 Milliliter Milch, eine Prise Salz, ein Esslöffel Honig und optional könnt ihr verwenden Rosinen oder geriebener Anis zum Würzen. Muss nicht sein, kann man verwenden. Im ersten Schritt sieben wir das Mehl mal in eine große Schüssel rein, einfach um danach einen lockeren Teig zu bekommen. In das gesiebte Mehl mischen wir mal unsere Trockengerm hinein. Anschließend geben wir zwei Eier, den Kristallzucker, den Vanillezucker, die Milch, das Salz, den Honig und last but not least die zerlassene Butter dazu und kneten das Ganze mal am besten mit dem Knethaken von unserem Mixer oder von eurer Küchenmaschine zu einem schönen Teig durch. Man kann natürlich auch Hände nehmen, einfacher ist es logischerweise, wenn ihr das Ganze mit einem Knethaken macht. Wer will, kann dann eben dazu auch noch die Rosinen oder den Anis geben. Das ist dann eurem persönlichen Geschmack überlassen. Wir machen das eigentlich nicht so, da wir die Pinze am liebsten ohne Rosinen haben und auch den Anisgeschmack da drinnen nicht so gern wollen. Anis mögen wir schon, aber in der Pinze, ehrlich gesagt, ist es nicht unbedingt unser Fall. Wenn wir dann schon einen schönen Teig geknetet haben, decken wir den Ganzen mit einem Geschirrtuch zu und lassen den ja an einem warmen Ort so halbe Stunde bis Stunde herumgehen. Im Idealfall sollte der Teig dann circa die doppelte Größe erreicht haben. Wenn dem Ganzen nicht so ist, ist es auch jetzt nicht ein Riesenproblem. Da kann man es dann durchaus noch ein bisschen länger gehen lassen, wenn man will. Alternativ könnte es auch an einem kühleren Ort die ganze Nacht über gehen lassen und zum Beispiel im Kühlschrank drinnen wird auch gehen. Dadurch erreicht ihr einfach, dass das Ganze noch eine Spur feiner gemacht wird. Wenn der Teig aufgegangen ist und die entsprechende Größe erreicht hat, muss er noch einmal ein bisschen durchgeknetet werden. Ja, und danach könnt ihr euch wie folgt entscheiden. Ihr könnt ihn in 3 oder 4 Stücke teilen oder ihr lasst es eine große Form. Also wie ihr wollt. Wenn man es eine große Form lasst, am besten das Ganze in eine Springform reingeben und dann eben das Einschneiden machen. Oder was alternativ auch bei der Pinze geht, wie es auch teilweise zubereitet wird. Man teilt eben in 3 bis 4 Stücke und die formt man dann zu Kugeln, welche man auch wiederum in eine Springform reinlegt. Man könnte aber auch, wenn man will, aus den 3-4 Kugeln auf ein Backblech legen und einscheinen und kleinere Pinsen daraus machen. Also das ist dann jedem mehr oder weniger selbst überlassen, wie ihr es denn genau machen wollt. Auf alle Fälle wird die Pinze dann einmal mit dem verquirlten Ei bestrichen und dann eingeritzt, wie ich es bereits vorher erwähnt habe. Ja, und dann sollte sie im bereits vorgeheizten Backrohr für ca. 40 Minuten gebacken werden. Ja, jetzt habe ich noch was vergessen. Klar, bei welcher Temperatur wollte ich natürlich wissen. Und zwar wird das Ganze bei 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze gebacken. Heißluft bei 160 Grad. Ich persönlich würde aber empfehlen, nehmt Ober-Unterhitze, denn bei Heißluft trocknet das Ganze einfach zu sehr aus. Und nach der Backzeit, man kann abhängig von eurem Backofen durchaus auch ein bisschen kürzer sein, sollte dann die Pinze eine wirklich schön goldgelb-braune Farbe erreicht haben. Danach einfach ein bisschen auskühlen lassen und dann kann sie im Endeffekt auch schon frisch gegessen werden. Ja, und wer will, kann damit eben dann gerne auch das Weihefleisch ausprobieren. Wer jetzt nicht zwingend zu einer Fleischweihe gehen will oder beziehungsweise bei wem es sowas einfach in der Region, in der Gegend, wo ihr wohnt, nicht gibt, ist auch kein Thema. Also man kann es auch mit ungeweihten Speisen machen. Also an dem würde ich mal behaupten, soll das Gericht jetzt in keinster Art und Weise scheitern. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Sollte es noch Fragen zur Pinze selbst geben, zur Zubereitung der Pinze etc., dann könnt ihr mich über die üblichen Kanäle natürlich gerne kontaktieren. Ja, doch bevor ich jetzt wirklich zum Schluss der heutigen Folge komme, noch kurz eine administrative Anmerkung. Der Gabelbissen hat ja neben dem Twitter-Account, also @tweezer.at bei Twitter, auch noch einen Kanal bei Telegram. Zwar erreicht ihr das unter telegram.me/gabelbissen, beziehungsweise ihr findet das Ganze auch in den Shownotes. und ich plane in naher Zukunft vielleicht mal die ein oder andere Sendung, oder sagen wir so, die ein oder andere Produktion einer Gabelbissen-Folge live über die Pod-WG zu streamen. Und sollte dem soweit sein, erfährt ihr das eben über besagten Telegram-Kanal am schnellsten. Und dann könnt ihr mal zuhören, wie ich so eine Folge Gabelbissen aufnehme. Gut, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir wirklich zum Ende der heutigen Sendung. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche euch schöne Osterfeiertage und natürlich viel, viel Spaß beim Nachbacken und Nachkochen, solltet ihr auch das Weihfleisch machen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.